Junger Komponist schickt einem Großdichter seine Lieder, Lieder auf dessen Texte wohlgemerkt. Zweimal tut er das, zwei Hefte bringt er auf den Weg und es passiert nichts. Der Dichter schweigt. Hat er die Post überhaupt bekommen? Wird er dermaßen zugeschüttet von Angeboten und Avancen aus aller Welt, dass er die Lieder einfach übersieht? Oder hat er Probleme mit jungen Komponisten und ihrer Musik? Der Dichter heißt Goethe, der Komponist Schubert, zwei, die so grundverschieden sind, dass es eigentlich völlig klar ist, dass sie nicht zueinander kommen können. Schade ist es trotzdem irgendwie bis heute. Goethes Größe, die Geschichte einer Fernbeziehung. Das soll heute mein Thema sein. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir. Eine historische Aufnahme, eine Aufnahme aus den Londoner Abbey Road Studios 1936. Die Sopranistin Elisabeth Schumann, die Nazi-Deutschland damals schon verlassen hatte, begleitet von Gerald Moore am Klavier mit Gretchen am Spinnrade. Schuberts erste Goethe-Vertonung. Da ist er 17 Jahre alt, gerade vom Stadtkonvikt geflogen, weil er in Mathematik zu schlecht war. Er ist also wieder zu Hause in Lichtental bei der Familie und frisch in Therese Grob verliebt, eine Sängerin. Aus dieser Lebenssituation erklärt sich vielleicht nicht alles, aber doch einiges. Der hohe Identifikationsgrad des Komponisten mit dem, was er da komponiert, der selbstbewusste Sprung über die Geschlechtergrenzen hinweg und auch die Fatalität der Liebe, die für Schubert, so wie er sie in Goethes Faust kennenlernt, nicht unvertraut zu sein scheint. Gretchen geht am Ende vor die Hunde, missbraucht und geschändet von Heinrich Faust. Und mit Therese Grob wird es nichts. Schubert kann ihr keine gesicherte Existenz bieten, sie heiratet schließlich einen Bäckermeister, der kann das. Was ist das Besondere an Gretchen am Spinnrade? Der unbedingte Ausdruck dieses Liedes, Schuberts Hingabe an das dichterische Wort, das musikalische Spiel mit Regelmäßigkeit und Unregelmäßigkeit, vor allem im Klavier, die herbe Harmonik und überhaupt das Szenische, das geradezu ganzheitliche Umfangen, Umfassen der Gretchengestalt mit der Musik. Dies alles kommt knapp 2 Monate später noch einmal zum Zug. Goethes Faust lässt den jungen Schubert offenbar nicht los und er komponiert eine Szene daraus. Gretchen im Dom, unter vielem Volke, wie es heißt, der böse Geist hinter ihr. Es singt Marianna Lipowschek, es spielt Jeffrey Parsons. Gretchen, war dir's, als du noch voll Unschuld hier zum Alter tratst, aus dem vergriffenen Büchelchen Gebete leidest, halb Kinderspiele, halb Mit einem Ruf nach dem Fläschchen der Nachbarin fällt Gretchen in Ohnmacht. Ihr Antlitz wendend verklärte von dir ab, die Hände dir zu reichen, schauert's den Reinen, so raunt der böse Geist ihr zu. Und Schubert vertont diese Szene aus Goethes Faust 1814 mit packender lyrischer Dramatik. Im Hintergrund das Dies Irae des Kirchenchors, vorne Gretchen und der Geist, wie der Erlkönig und das Kind, auf das er es abgesehen hat. Was für eine geniale Ausdrucksstudie. Johann Wolfgang von Goethe also, Staatsrat in Weimar, Dichterfürst aller Deutschen. Was ist das für eine Passion, die Schubert hier hegt? Eine ziemlich individuelle, muss man sagen. In der Schule liest er zwar Cicero, Vergil, Lessing, Klopstock, Salis, Stolberg, Bürger, Claudius, Hölty, Herder und Voss, Goethe aber nur unter ferner Liefen. Bis Herbst 1814 vertont Schubert kaum etwas anderes als die genannten. Höchstens ein bisschen Metastasio kommt noch dazu, dank seines Lehrers Salieri. Dann aber lernt er über Joseph von Spaun Freunde kennen, junge Wiener Intellektuelle, Dichter, Maler, Musiker, Stürmer und Dränger. Und die lesen anders und anderes. Neben den Klassikern vor allem zeitgenössische Literatur nämlich. Und Goethe ist ein Zeitgenosse. Natürlich gehört er mit seinen 65 Jahren einer anderen Generation an. Natürlich entstammt er völlig anderen Lebenswelten. Die Jungen aber lesen ihn, suchen verstärkt das wahre, gute, schöne in einer Zeit, die Restauration verspricht und rigorose Herrschaftsformen. Das spüren sie lange vor dem Wiener Kongress. Und Schubert spürt das auch. Goethe ist in Lichtenthal sein Fenster zur Welt, sein Versprechen, dass man als Künstler etwas gelten kann. Für die nächsten drei Lieder nach dem Gretchen jedenfalls bleibt er ihm treu. Nachtgesang, Trost in Tränen und Schäfers Klagelied. Vom weichen Pfühle träumen dein Halbgehör. Bei meinem Seitenspiele schlafe, schlafe, was willst du mir? Was bei meinem Seitenspiele segnet der Sterne hier die ewigen Gefühle. Schlafe, schlafe, was willst du mehr? Was to me. Wie kommt's, dass du so traurig bist, da alles froh erscheint? Man sieht dir's an den Augen an, gewiss, du hast geweint. Und hab ich einsam aufgeweint, so ist's mein eigener Schmerz. Und Tränen fließen gar so süß, erleichter mir das Herz, und Tränen fließen gar so süß, erleichter mir das Herz, erleichter mir das Herz. Die frohen Freunde laden dich, o komm an unsere Brust, und was du auch verloren hast, vertraue den Verlust. Ihr lernt und rauscht und ahnet nicht, was mich den Armen quält. Ach nein, verloren hab ich's nicht, so sehr es mir auch fehlt. Ach nein, verloren hab ich's nicht, so sehr es mir auch fehlt, so sehr es mir auch fehlt. So raffe dich denn eilig auf, du bist ein junges Blut, in deinen Jahren hat man Kraft und zum Erwerben Mut. Ach nein, erwerben kann ich's nicht, es steht mir gar zu fern. Es weilt so hoch, es blinkt so schön, wie droben jener Stern. Es weint so hoch, es blinkt so schön, wie droben jener Stern, wie droben jener Stern. Die Sterne, die begehrt man nicht, man freut sich ihrer Pracht, und mit Entzücken blickt man auf in jeder heitern Nacht. Und mit Entzücken blick ich auf so manchen lieben Tag, verfeinen lass die Nächte mich, solang ich weinen mag. Verweinen lass die Nächte mich, solang ich weinen mag, solang ich weinen mag. Da droben auf jenem Berge, da steh ich tausendmal an meinem Stabe hingebogen und schaue hinab in das Tal. folg ich der weidenden Hirte, mein Hündchen bewahrt mir sie. Ich bin heruntergekommen und weiß doch selber nicht wie. Da steht von schönen Blumen, da steht die ganze Wiese so voll. Ich spreche sie, ohne zu wissen, wem ich sie geben soll. Und Regen, Sturm und Gewitter verpasst. Die Schubert-Goethe-Goethe-Schubert-Themen werden schon ganz am Anfang deutlich. Einsamkeit, Liebesverlust, Sehnsucht. Das Inhaltliche ist Schubert wichtiger als das Formale, die Form des jeweiligen Gedichts, und das bleibt bis zum Schluss so und gilt im Übrigen natürlich auch für andere Dichter, die er vertont. Goethe ist der Lyriker, mit dem Schubert sich am längsten von allen beschäftigt. Von Oktober 1814 nämlich, seinem Durchbruch mit Gretchen am Spinnrade, bis zu den späten Vertonungen aus Wilhelm Meister im Januar 1826. Ein Lebensbegleiter in der Kunst, wenn man so will. Einer, bei dem er sich immer wieder vergewissert. Rein zahlenmäßig wird Goethe bei den Liedern nur vom Schubert-Freund Johann Baptist Mayrhofer übertroffen. Andere, selbst ein Wilhelm Müller, der Dichter der Schönen Müllerin und der Winterreise, bleiben hinter ihm zurück. Und was viel wichtiger ist, Schubert komponiert oft, was ihn gerade reizt. Zur Veröffentlichung aber bestimmt er nur, was auch vor den Freunden Bestand hat. Bei den Goethe-Liedern sind das ausgesprochen viele. Wenn er also Goethe vertont, dann veröffentlicht er das in der Regel auch. Nicht sofort, aber mit einiger Verlässlichkeit. Im Schnee, dem Regen, dem Wind entgegen, im Dampf der Klüfte durch Nebeldüfte, immerzu, immerzu, ohne Rast und Ruh. Immer durch Leiden möcht ich mich schlagen, als so viel Freuden des Lebens ertragen. Alle das Neigen von Herzen zu Herzen, ach, wie so eigen schaffet es Schmerzen. Wie soll ich fliehen, Wälder verziehen, alles, alles vergebens. Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe bist du, Liebe bist du, Glück ohne Ruh, Liebe bist du, Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe bist du, Liebe bist du. Der Schweizer Tenor Mauro Peter, eine der Hoffnungen des zeitgenössischen Liedgesangs mit Rastlose Liebe, einer Komposition vom Mai 1815. Hier kann man sehr schön hören und nachvollziehen, wie Schubert kompositorisch vorgeht. Der Musikwissenschaftler Thrasybulos Georgiadis hat das einmal etwas prosaisch Gerüstbautechnik genannt. Der harmonische und der motivische Verlauf des Liedes überlappen sich. Sie sind fast nie kongruent. Und genau das macht hier den Gestus des rastlosen, vorwärtsdrängenden aus. Wo die Melodie schließt, setzt die Harmonik auf Spannung und umgekehrt. Bei Goethe heißt das: Krone des Lebens, Glück ohne Ruh, Liebe bist du. Schubert interpretiert dieses Gedicht also mit musikalischen Mitteln und das kann man so verallgemeinern, auch jenseits der besagten Gerüstbautechnik. Schubert verwendet bekannte melodische Gesten, rhythmische Charaktere oder harmonische Wendungen und tut dies oft in so ungewohnter Weise, dass sich die Hörer fragen: Was ist hier los? Warum macht er das so und nicht anders? Warum nicht so, wie man es kennt und erwartet? Er macht es so, weil er über das jeweilige Gedicht etwas ganz Spezifisches aussagen möchte. Und das gelingt, meistens jedenfalls. Außerdem wertet Schubert das Klavier auf. Die Klavierstimme ist nicht mehr nur Begleitung, harmonische Stütze also und rhythmischer Motor, sondern dem Gesang fast ebenbürtig. Eine Art zweite Person. Der Weimarer Musiktheoretiker und Komponist Johann Christian Lobe bezeichnet das gegenüber Goethe einmal als Mitsprache des Gefühls. Alles im Lied sollte mitsprechen, sollte an der Verwirklichung dieses Ideals beteiligt sein, auch das Klavier. Nur leider ist weder Lobe noch Goethe zu diesem Zeitpunkt bewusst, dass es bereits einen Komponisten gibt, der dieses Ideal verfolgt: Franz Schubert. Zwei weitere Goethe-Lieder, Anne Mignon und Nähe des Geliebten. Matthias Görne und Erik Schneider. Über Tal und Fluss getragen, zieht reine Sonne wagen. Ach, sie riecht in ihrem Lauf, so wie deine Beine schmerzen tief. Immer morgens wieder auf, immer morgens wieder auf. Kaum will mir die Nacht noch frommen, denn die Träume selber kommen, nun in trauriger Gestalt, und ich fühle diese Schmerzen still. Heimlich bildende Gewalt, heimlich bildende Gewalt. Schon seit manchen schönen Jahren sich unten schief erfahren, jedes kommt an seinen Ort, aber die späten Schmerzen fest im Herzen schwimmen nicht im Strome fort, schwimmen nicht im Strome fort. Heimlich muss ich immer weinen, aber freudig kann ich scheinen und sogar gesund. An Mignon und Nähe des Geliebten, zwei Lieder vom Februar 1815. Auffällig ist, dass Schubert selten einzelne Gedichte von Goethe vertont. Meist sind es mehrere hintereinander, als würde er sich in die dichterische Sprache regelrecht versenken. Der Erlkönig aber, Schuberts Opus 1, steht für sich. Goethe macht also den Anfang und die Opuszahl ist Schuberts Siegel, seine Beglaubigung für das Kunstwerk als Kunstwerk. Die ersten drei Opera gehören geschlossen Goethe-Liedern, in Opus 4 mischt er erstmals Texte, bevor Opus 5 dann wieder reiner Goethe ist und erst in Opus 6 tauchen andere von ihm bevorzugte Dichter wie Meyerhofer oder Matthias Claudius auf. Was bedeutet diese Hinwendung zu Goethe, zum Meisterdichter aller Meisterdichter, zum Klassiker aller Klassiker? Zuallererst formuliert sie eine große Furchtlosigkeit und einen Anspruch. Ich, Franz Schubert aus dem Wiener Himmelpfortgrund, bin mir meiner Begabung so sicher, dass ich mich an der Seite der Größten sehe, wo sonst. Und das ist keine Hybris, sondern eine Art Gefühlsgewissheit. So hat Joachim Kaiser das einmal genannt. Tief im Inneren weiß man Dinge, ganz ohne sie begründen zu können. Bei Schubert kommt hinzu, dass er kein Revolutionär ist. Er verändert von innen heraus, nicht durch Umstürze. Er kultiviert das Prinzip der musikalischen Abweichung. Und das zeigt sich eben am besten am Meisterlichen, am klassischen Ebenmaß. Und was im Kleinen in der Lyrik besonders deutlich wird, das gilt auch fürs Größere. Etwa für seine dritte Sinfonie, die er an 9 Tagen im Frühsommer 1815 schreibt, mit Goethe im Geiste. Heutige Ohren mögen leicht über vieles hinweghören, aber wenn man sich diese Partitur einmal genauer anschaut, dann wimmelt es darin nur so von Unkonventionalitäten, Überraschungen und Abweichungen. Wiederholungen fehlen, Durchführungen sind zu kurz, zweite Themen übernehmen Aufgaben von ersten, moduliert wird an den falschen Stellen, kurzum, das musikalische Regelwerk ist in Bewegung. Der erste Satz, Adagio maestoso, Allegro con brio. Carlos Kleiber und die Wiener Philharmoniker. Thank you. Der Kopfsatz aus Schuberts dritter Sinfonie in D-Dur, Deutschverzeichnis 200. Carlos Kleiber stand am Pult der Wiener Philharmoniker. Und jetzt aus dem gleichen Frühsommer 1815 ein absolutes Anti-Lied. Schaurig, eindringlich, von tödlicher Reglosigkeit. Rätselhafte Harmonien, chromatische Abstiege, Stillstände in Text und Musik. Das auskomponierte Nichts. Tiefe Stille herrscht im Wasser ohne Regung ruht das Meeresstille nach Goethe. Brigitte Fassbender wurde begleitet von Kurt Garben. Was für ein extremes Lied. Vor allem, warum komponiert Schubert eigentlich nur Meeresstille und nicht auch Glückliche Fahrt? Wie Reichardt und Beethoven vor ihm, wie Mendelssohn nach ihm? Goethe stellt beide Gedichte von Anfang an zusammen. Das zweite, die Glückliche Fahrt, ist gleichsam die Konsequenz aus dem ersten. Bei Schubert fällt diese Konsequenz weg. Das Lied selbst sagt, warum. Hier geht es nicht um einen Schiffer, der bei Flaute nicht auslaufen kann aus dem Hafen. Hier geht es um Seelenbilder, um Lebens- und Todesängste. Schubert komponiert das mit einer Radikalität, dass er sich das zweite Lied selbst versagt. Der poetische Inhalt schlägt gewissermaßen auf den Vorgang des Komponierens selbst zurück. Zwei, maximal drei Wochen später schreibt er diese drei Goethe-Lieder. Und vielleicht wäre es gut, die Radikalität der Meeresstille beim Hören noch etwas nachhallen zu lassen. Wanderers Nachtlied in der ersten Fassung, Der Fischer und Erster Verlust. Noch einmal Brigitte Fassbender und Kurt Garben. Fühlt Brigitte Fassbender und Kurt Garben. Goethe-Lieder von Franz Schubert, das ist längst ein eigenes Label, so wie später die Heine-Lieder von Schumann oder die Mörike-Lieder von Hugo Wolf. Jetzt habe ich viel über Schubert gesprochen, wie und warum er überhaupt zu Goethe kommt, und wenig über Goethe. Auf wen trifft Schubert da? Virtuell begegnet sind sich die beiden ja nie. Goethe und die Musik, das ist ein riesiges Feld, zu dem riesig viel geschrieben und gedacht worden ist. Das kann ich hier nicht alles wiedergeben, daher nur die Eckpfeiler, um die Personen und die Künstlerkonstellation besser zu verstehen. Goethe ist musikalisch, als Kind lernt er Klavier und Cello spielen, und gesungen haben soll er auch recht hübsch. Außerdem komponiert er, allerdings nur ein einziges Mal, wie man weiß, und er zeichnet Volkslieder auf. Die Verbindung von Musik und Dichtung interessiert ihn natürlich besonders. Rat holt er sich bei den beiden wichtigsten Musikern in seinem Leben, den Komponisten Johann Friedrich Reichardt und Karl Friedrich Zelter. Sie bilden Goethes musikalischen Horizont und gleichzeitig die Mauer, gegen die nicht nur Schubert prallt, ja prallen muss, sondern jeder junge, jüngere Komponist, der etwas will. Ein Goethe-Zitat gefällig? Musik im besten Sinne bedarf weniger der Neuheit, ja vielmehr, je älter sie ist, je gewohnter man an sie ist, desto mehr wirkt sie. Was hätte der Herr Staatsrat wohl zu dieser Musik gesagt? Seine ersten drei Violinsonaten schreibt Schubert, der selbst Geiger und Bratscher ist, im Frühjahr 1816, mitten in seiner ersten Goethe-Euphorie also. Erneut strebt er musikalisch hier das Gegenteil von dem an, was Goethe gefiele. Hören Sie den ersten Satz seiner A-Moll-Sonate, ein Allegro moderato mit stark experimentellen Zügen. Das liedhafte Hauptthema darf als erstes das Klavier singen, die Modulationen sind sehr kühn und die Sonatenform deutet Schubert in einer für ihn zukunftsweisenden Art um. Gidon Kremer und Oleg Meisenberg. Thank you. Thank you. Geige und Klavier singen ein von Aufschreien unterbrochenes melancholisches Lied. Der Kopfsatz aus Schuberts früher Violinsonate in A-Moll. Es spielten Gidon Kremer und Oleg Meisenberg. Hört man diese Musik, hört man Lieder wie Meeresstille, dann ist völlig klar, dass Schubert und Goethe niemals zueinander gekommen wären. Die beiden Versuche, die Schubert unternimmt, um sich bemerkbar zu machen, sind also in sich zum Scheitern verurteilt. Was hätten die beiden gesprochen, wenn sie sich getroffen hätten? Hätte Schubert überhaupt ein Wort über die Lippen bekommen oder wäre er vor Ehrfurcht und Verlegenheit erstarrt? So wird zumindest eine seiner Begegnungen mit Beethoven geschildert. Zweimal wendet Schubert sich an Goethe, zwei Liederhefte werden nach Weimar geschickt. Das erste bringt Josef von Spaun auf den Weg 1816, verknüpft mit dem sicher ungeschickten Wunsch nach einer späteren Veröffentlichung. Die zweite Sendung besorgt Schubert selbst, 1825, mit huldvoller Notiz, Widmung und bereits in gedruckter Form. Beide Male geschieht gar nichts. Die Hefte werden zwar zurückgeschickt, ob Goethe die Lieder je zu Gesicht bekommen hat, ist aber nicht klar. Und Schubert lässt sich nicht entmutigen, im Gegenteil. Er ist sich seiner Sache sicher. Komponierend mit Goethe, gegen Goethe Recht behalten, konnte auch eine Motivation sein. So formuliert das Peter Gülke. Bedenke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst. Und über dem Knaben gleich, der Disteln köpft. An Eichen dich und Bergeshöhn musst mir meine Erde noch lassen stehen. Die du nicht gebaut und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch, Götter. Der Titanen Übermut. Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du nicht alles selbst vollendet? Heilig glühend Herz. Und glühtest jung und gut, betrug. Rettungsdank. kehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen? Ich dich ehren, wofür? Hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich sollte das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Blüten Träume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei. Zu leiden, zu weinen, zu genießen und zu freuen sich und dein nicht zu achten, wie ich dein nicht zu achten, wie Prometheus nach Goethe, ein Lied aus dem Herbst 1819. Es sang der Bassist Kurt Moll, es spielte Kurt Gaben. Manchmal vertreibt sich die Musikwissenschaft auf lustige Weise die Zeit. Dann legt sie Statistiken darüber an, zum Beispiel, woraus das perfekte Schubert-Lied besteht, inhaltlich. Zu 50% aus Liebe nämlich, zu 50% aus den Themenkreisen Wehmut, Abend und Nacht, zu 20% aus Wandern und Bewegung, zu 20% aus Wasser, zu 15% aus Tod und zu 10% aus Frühling. Ach ja, und ein Drittel aller Lieder, also 30%, enden mit einer Aporie, mit einem unauflösbaren Widerspruch. Natürlich müssen nicht alle Themen in jedem Lied vertreten sein und sind es auch nicht. Das Ergebnis dieser Statistik sagt: Wilhelm Müller, der Dichter der schönen Müllerin und der Winterreise, ist für Schubert der Idealfall. Goethe dagegen weicht öfter ab, interessanterweise mehr in der Form als im Inhalt. Mal stimmt die Anzahl der Strophen bei ihm nicht, mal der Aufbau. Dafür ist Goethe extrem verlässlich, was die Liebesthematik in Kombination mit Abendbildern und wehmütigen Stimmungen betrifft. Schubert, wie gesagt, auch das lässt sich feststellen, sind die Inhalte immer wichtiger als alle formalen Aspekte. Die eine oder andere Ecke oder Kante im Text nimmt er in Kauf, solange die Bandbreite der Emotionen stimmt. Die Erotik in Geheimes zum Beispiel stimmt, ein Gedicht aus Goethes westöstlichem Divan. Viertel-Achtel-gebundene im Klavier, luftig durch Achtelpausen abgesetzt, Forte Piani, Dur-Moll-Wechsel. Nur notdürftig, so gerade eben, deutet die Musik an, was besser verborgen bliebe. Den Liebesakt, den Herzschlag, das zarte Begehren. Wir hören zweimal den Bariton Florian Bösch, einmal mit Klavier, einmal mit Orchester. Über meines Liebchens Augen stehen verwundert alle Leute. Ich dir Wissende dagegen weiß recht gut, was das bedeutet, weiß recht gut, was das bedeutet. Denn es heißt, ich liebe diesen und nicht etwa den und jenen, Lasset nur, ihr guten Leute, eure Wunden heute sehen. Ja, nicht um die euren Mächten, blicket sie wohl in die Runde. Doch sie sucht nur zu erkennen. In die nächste süße Stunde, in die nächste süße Stunde. Über meines Liedchens Heute stehen verwundert alle Leute. Ich, der Wissende, da ginge. Weiß recht gut, was das bedeutet. Weiß recht gut, was das bedeutet. Denn es heißt, ich liebe diese und nicht etwa den und jenen. Lasset wohl, ihr guten Leute, euer Wundern, euer Sehnen. Ja, mit ungeheuren Mächten blicket sie wohl in die Runde. Doch sie sucht nur zu verkünden. In die nächste süße Stunde, in die nächste süße Stunde. Schubert orchestriert. Geheimes, Deutschverzeichnis 719, in einer Bearbeitung von Johannes Brahms, geschrieben für dessen Sängerfreund Julius Stockhausen, der seinerzeit einer der ersten war, der die großen Schubert-Zyklen als Zyklen sang. Was bringt dieses Orchesterarrangement? Noch ein bisschen mehr Flirren vielleicht, ein bisschen mehr Atmosphäre. Es spielte der Concentus Musicus Wien unter der Leitung von Stefan Gottfried. Auf derselben CD findet sich auch die unvollendete Schuberts H-Moll-Sinfonie, und zwar in einer vollendeten Version. Die Ergänzung muss uns hier nicht interessieren, die Verbindung aber ist interessant, von Lied und Sinfonie. Ausgehend von der kleinen Zelle vom Lied, in dem und mit dem er experimentieren kann, ist das nämlich genau die Frage, die Schubert umtreibt. Wie passt das Kleine ins Große? Wie kann das Melos des Liedes für den sinfonischen Prozess fruchtbar gemacht werden? Goethe gibt darüber gewissermaßen Aufschluss. Gerne haben die von Schubert bevorzugten Gedichte bei Goethe nämlich selbsterzählerischen Charakter. Es sind Balladen wie der Erlkönig. Oder aber sie stehen in einem dramatischen oder epischen Kontext, wie Gretchen im Faust oder der Harfner und Mignon in Wilhelm Meister. Das heißt, das Kleine ist nicht nur für sich klein, sondern verweist auf etwas Größeres. Es nimmt den Weg, den Schubert vom Lied zur Sinfonie nimmt, in gewisser Weise voraus. In seiner H-Moll-Sinfonie jedenfalls findet Schubert auf diese Fragen Antworten, die so radikal sind und so wenig radikal klingen, dass er zu erschrecken scheint. Vor sich selbst, vor der Musik und die Sinfonie nicht weiter komponieren kann. Angst vor der eigenen Flughöhe vielleicht und der eigenen Courage. Das ist eine Theorie zur Frage, warum das ganze Fragment geblieben ist. Die Arbeit an der H-Moll-Sinfonie ist auf Oktober-November 1822 datiert. Darum herum erlebt Schubert mit Goethe so etwas wie seinen letzten Inspirationsfrühling. Die Harfner-Lieder entstehen, der Musensohn und anderes. Goethe gelingt es, die Welt ins Gedicht zu holen. Schubert versucht, diese Welt in der Sinfonie gleichsam wieder nach außen zu stülpen. Der Concentus Musicus Wien unter Stefan Gottfried, dem Nachfolger von Nikolaus Harnoncourt, mit dem ersten Satz aus Schuberts Unvollendeter, eine Aufnahme von 2018. Am 19. Juli 1826 erscheint in der Leipziger Allgemeinen Musikalischen Zeitung, die Schubert sehr gewogen ist, eine Besprechung einiger seiner Lieder. Darin heißt es: Herr Schubert hat unter der beträchtlichen Anzahl seiner Gesänge beim Klavier mehrere sehr gute und einige treffliche Stücke geliefert. Für das eigentliche Lied scheint er weniger geeignet zu sein als für durchkomponierte Stücke, vierstimmige oder für eine Stimme mit obligater, wohl auch bis zum Übermaß voller Begleitung. So ist zum Beispiel sein goethischer Erlkönig zwar ein höchst überladenes und auszuführen ein gewaltiges Stück Arbeit, aber Geist und Leben überhaupt, sowie im Ausdruck eine gewisse geheime Teufelei, ist wirklich darin. Was meint der Rezensent? Zum einen, dass Schubert das konventionelle Lied ästhetisch längst überholt hat. Zum anderen, dass seine frühen Goethe-Lieder einen langen Schatten werfen, im Grunde bis ins Jahr 1826 hinein, als Schubert sich noch einmal dem Wilhelm Meister zuwendet, Liegengebliebenes aus den Harfner-Liedern aufgreift und versucht, so etwas wie eine Summe zu ziehen. Mignon steht im Zentrum dieser späten Gesänge aus Goethes Roman, das schwarzhaarige Mädchen in Knabenkleidern, das Kind aus einer inzestuösen Beziehung. Es sind ihre Lieder, die Schubert hier singt, voller Melancholie und Lebenstrauer. Dorothea Röschmann wird begleitet von Malcolm Martineau. Ich nicht reden, Kleid nicht aus. Ich eile von der schönen Erde hinab in jenes dunkle Haus. Dort ruh ich auf. Kleine Stimme, dann öffnet sich der frische Blick. Ich lasse dann die neue Hände, die Gurtel und den Kranz zurück. Oh. Dorothea Röschmann und Malcolm Martineau mit drei Gesängen aus Wilhelm Meister. Heiß mich nicht reden, so lasst mich scheinen und zuletzt nur wer die Sehnsucht kennt. Das also sind die letzten Goethe-Texte, die Schubert vertont im Januar 1826. Sein Leben mit Goethe seit Gretchen am Spinnrade hat sich sehr verändert. Aus dem geschassten Konviktszögling ist ein selbstständiger Künstler geworden. Seine Musik wird aufgeführt und verlegt, Zeitungen berichten darüber, Erfolge stellen sich ein. Doch Schubert ist krank, und dass es ihm nach wie vor nicht gelingt, eine feste Anstellung zu bekommen, stärkt ihn nicht. Goethes Größe, die Geschichte einer Fernbeziehung, das war heute mein Thema. In einer Woche wird es hier um die anderen Dichter gehen, die Schubert vertont hat, um Meyerhofer, Müller, Schober und Co., seine Freunde. Ich bin Christine Lemke-Mattwey und schicke Ihnen nun den Musensohn mit auf den Weg in den Sonntagabend, den Inbegriff des Schubert-Liedes schlechthin und ein treffliches Selbstbildnis des Komponisten in Goethes Worten. Es singt André Chouin. Durch Feld und Wald zu schweifen, mein Liedchen wegzupfeifen, so geht's von Ort zu Ort, so geht's von Ort zu Ort. Und nach dem Takt der Reget und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Und nach dem Maß bewegt sich alles an mir fort. Ich kann sie kaum erwarten, die erste Blume im Garten, die erste Blüte am Baum. Sie grüßen meine Lieder, und kommt der Winter wieder, sing ich noch jenen Traum, sing ich noch jenen Traum. Ich sing ihn in der Weide, auf Weises Läng und Breite, da blüht der Winter schön, da blüht der Winter schön. Auch diese Blüte schwindet und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Und neue Freude findet sich auf bebauten Höhen. Denn wie ich bei der Linde das junge Völkchen finde, sogleich errege ich sie. Der stumpfe Bursche bläht sich, das steife Mädchen dreht sich nach meiner Melodie, nach meiner Melodie. Ihr gebt den Sohlen Flügel und treibt durch Tal und Hügel den Liebling weit von Haus, den Liebling weit von Haus. Ihr lieben holden Musen, man ruh ich ihr am Busen auch endlich wieder aus, man ruh ich ihr am Busen auch endlich wieder aus.